Lied meines Herrn. Durch die Kämpfe und Nöte des Lebens wird mich führen der leuchtende Prüft und lauscht, ob kein Weg.